Erster seht, ich werde meinen Boten senden, damit er den Weg für mich vorbereitet. Der Herr, den ihr euch wünscht, wird plötzlich in seinen Tempel kommen, und der Bote des Bundes, den ihr euch wünscht, wird bald erscheinen, sagt der Herr, der Allmächtige. Zweiter, wer kann bestehen, wenn er kommt und erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Dritter, er wird sitzen wie jemand, der Silber schmilzt und reinigt. Er wird die Leviten reinigen und sie läutern wie Gold und Silber, damit sie dem Herrn wieder Opfer darbringen können, die ihm gefallen. Vierter, dann werden die Opfer von Juda und Jerusalem dem Herrn wieder gefallen, wie in früheren Zeiten. Fünfter, ich werde kommen, um euch zu richten, und ich werde schnell Zeuge sein gegen Zauberer, Ehebrecher und Lügner. Auch gegen diejenigen, die Tagelöhner, Witwen und Waisen betrügen und die Fremden unterdrücken, ohne mich zu fürchten, sagt der Herr, der Allmächtige. Sechster, denn ich, der Herr, ändere mich nicht. Aber ihr, die Nachkommen Jakobs, habt euch nicht geändert. Siebter, seit den Tagen eurer Vorfahren habt ihr meine Gebote verlassen und sie nicht befolgt. Kehrt zu mir zurück, dann kehre ich zu euch zurück, sagt der Herr, der Allmächtige. Aber ihr fragt, wie sollen wir denn zurückkehren? Achter, darf ein Mensch Gott betrügen? Doch ihr betrügt mich. Ihr fragt, womit haben wir dich betrogen? Mit dem Zehnten und den Opfergaben. Neunter, ihr seid verflucht, weil ihr mich betrügt, ja, die ganze Nation. Zehnter, bringt den ganzen Zehnten in mein Vorratshaus, damit genug Nahrung in meinem Haus ist. Probiert es doch einmal damit, sagt der Herr, der Allmächtige, ob ich euch dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch überreich mit Segen überschütte. Elfter, dann werde ich wegen euch die Heuschrecken abwehren, damit sie eure Ernte nicht zerstören, und eure Weinstöcke auf dem Feld werden nicht mehr unfruchtbar sein, sagt der Herr, der Allmächtige. Zwölfter, dann werden alle Völker euch glücklich nennen, weil euer Land ein wunderbares Land sein wird, sagt der Herr, der Allmächtige. Dreizehnter, ihr habt sehr harte Worte gegen mich gesprochen, sagt der Herr. Und ihr fragt, was haben wir denn gegen dich gesagt? Vierzehnter, ihr habt gesagt, es ist sinnlos, Gott zu dienen. Was haben wir davon gehabt, dass wir seine Gebote befolgt haben und dass wir aus Trauer über den Herrn, den Allmächtigen, in Schwarz gingen? Fünfzehnter, deshalb nennen wir jetzt die Hochmütigen glücklich. Sie hatten Erfolg, obwohl sie Böses taten, und sie blieben sogar ungestraft, als sie Gott herausforderten. Sechzehnter, diejenigen, die den Herrn fürchten, sprachen so miteinander. Der Herr hörte zu und passte auf. Für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen ehren, wurde ein Buch der Erinnerung vor ihm geschrieben. Siebzehnter, sie werden an dem Tag, an dem ich handle, mein besonderes Eigentum sein, sagt der Herr, der Allmächtige. Ich werde Mitleid mit ihnen haben, so wie ein Vater Mitleid mit seinem Sohn hat, der ihn ehrt. Achtzehnter, dann werdet ihr wieder den Unterschied erkennen, zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die ihm nicht dienen, zwischen den Gerechten und den Gottlosen. Neunzehnter, denn der Tag kommt, der wie ein brennender Ofen heiß sein wird. Alle Hochmütigen und alle, die Böses tun, werden dann wie Stroh sein. Dieser kommende Tag wird sie verbrennen, sagt der Herr, der Allmächtige, so dass weder Wurzel noch Zweig von ihnen übrig bleibt. Zwanzigster, aber für euch, die meinen Namen fürchten, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung bringen. Ihr werdet herauskommen und springen wie Kälber, die aus dem Stall gelassen werden. Einundzwanzigster, ihr werdet die Gottlosen zertreten, so dass sie an diesem Tag unter euren Füßen zu Asche werden, an dem Tag, den ich vorbereite, sagt der Herr, der Allmächtige. 22. Denkt an das Gesetz meines Dieners Mose, dem ich am Berg Horeb Gebote und Regeln für ganz Israel gegeben habe. 23. Seht, ich werde euch den Propheten Elia senden, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. 24. Damit er die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu ihren Vätern zurückführt, damit ich nicht komme und das Land mit einem Fluch zerstöre.